Hören Teil 4. Sie hören 5 telefonische Mitteilungen. Zu jeder Mitteilung gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 36 bis 40 auf dem Antwortbogen. Sie hören jede Mitteilung einmal. Nummer 36. Guten Morgen, hier ist Thomas Brock, Produktionsabteilung. Wir haben nochmal unsere Zulieferer kontaktiert, um die Gründe für die Lieferengpässe zu erfahren. Einigen Zulieferern fehlen derzeit notwendige Rohstoffe für die Herstellung der Bauteile, die wir für unsere Geräte brauchen. Wir müssen mit mehreren Wochen rechnen, bis die Lieferkette wieder läuft. Wir bitten Sie, die Kundinnen und Kunden darüber zu informieren, dass unsere 2 neuen Geschirrspülmodelle voraussichtlich erst im nächsten Jahr ausgeliefert werden können. Bereits vereinbarte Liefertermine müssten verschoben werden. Nummer 37. Hallo Sebastian, Sophia hier. Ich habe mir gerade unser digitales Schichtbuch angesehen. Ich glaube, du hast vergessen, Störungen einzutragen. Du weißt ja, dass das für die Instandhaltung unserer Maschinen sehr wichtig ist. Wenn es tatsächlich keine Störungen gab, kannst du das da auch vermerken. Ich weiß, dass du unserem alten papierenen Schichtbuch nachtrauerst, aber digital ist es wirklich einfacher. Wenn du technische Unterstützung brauchst, dann melde dich gern bei mir. Wir sind ja schließlich ein Team. Nummer 38. Guten Morgen. Lukas Dreier von Catering Seepark. Wir haben ein kleines Problem. Gleich 3 unserer Mitarbeitenden sind für einige Tage im Krankenstand. Deshalb ist es uns nicht möglich, das Catering zu Ihrer Konferenz so wie ursprünglich geplant auszurichten. Wir könnten Ihnen anbieten, Essen und Getränke zu liefern, ohne Personal für die Bewirtung. Könnten Sie mir bitte Rückmeldung geben, ob das für Sie denkbar wäre? Wenn ja, bitte ich um eine kurze Bestätigung per Mail oder Anruf. Danke. Nummer 39. Hi Maria, Annalisa hier. Ich suche gerade die Unterlagen für die Videokonferenz mit der Firma Binder am Freitag. Kann es sein, dass ihr sie im falschen Dokumentenordner abgelegt habt? Ich wollte mir gerade die Filme und die Datenblätter zu unseren neuen Maschinen nochmal anschauen, aber ich werde einfach nicht fündig. Oder habt ihr sie auf einen Stick gezogen? Gib mir doch kurz Bescheid, wo ihr die Unterlagen hingepackt habt. Danke schon mal. Nummer 40. Hallo ihr zwei, André hier. Ich brauche dringend eure Hilfe. Jonas hat den Schlüssel vom Werkstor zu Hause liegen lassen. So ein Schussel. Ich habe ihn schon nach Hause geschickt, aber das dauert zu lang. Das Produktionsband soll ja in einer halben Stunde anlaufen. Ihr habt doch einen Generalschlüssel und seid ja meistens unter den Ersten hier in der Firma. Kommt doch schnell zum Werk runter, sobald ihr da seid. Ich möchte ungern den Chef anrufen. Ende des Tests hören.